Liebe Freunde, wir möchten noch ein bisschen weiter reden über das Herz und das Meditieren. Und vor allem möchte ich hier einen Punkt jetzt ansprechen, wo sehr viele Menschen sich schwer tun, und das ist das Herz zur Ruhe zu bringen. Und wisst ihr, ich sage ja immer, ein gestresstes Herz, das kann nichts aufnehmen. Was soll man denn für eine Botschaft schreiben auf ein gestresstes Herz, das immer angespannt ist und immer gestresst ist? Und da habe ich eben gelernt für mich, und da gebe ich euch einige Tipps weiter, die mir unwahrscheinlich geholfen haben, das Herz zur Ruhe zu bringen. Ich bin überzeugt davon, dass grundsätzlich jeder Mensch lernen soll, von der Ruhe des Herzens zu leben. Das heißt, das Ziel ist, einen Lebensstil zu haben, wo wir in der Ruhe leben, wo wir automatisch aus unserem tiefsten inneren Herzen heraus in diese Ruhe eingegangen sind, in dieser Ruhe leben und permanent in einem guten, gesunden Herzenszustand sind. Und wenn dann, was für sich Sorgen auf uns eindringen oder Informationen auf uns eindringen, die uns diese Ruhe rauben wollen, dann sollen wir eigentlich gelernt haben, ganz schnell binnen Sekunden wieder in diese Ruhe einzugehen. Was mir sehr geholfen hat am Anfang, weil ich war ja auch eine Person, die war sehr ruhelos. Also früher war ich unwahrscheinlich ruhelos. Ich war wie ein geplagter, gejagter, getriebener Mensch. Was mir unwahrscheinlich geholfen hat, ist einfach auch ein paar Herzatemsübungen zu machen. Und ich erkläre euch, was ich unter Herzatmungsübungen verstehe. Herzatmung ist für mich nichts anderes, als ich fokussiere mich auf mein Herz. Und da gibt es wissenschaftliche Beweise sogar, wo dann der Puls runtergegangen ist, also wo auch messbar, spürbar man ruhiger wird. Und wie ich das eben auch gerne mache, ich sage den Leuten dann, fokussiere dich auf dein Herz. Mit anderen Worten, stell dir jetzt in deinen inneren Auge, stell dir einfach dein Herz. Bleib sitzen, entspann dich, setz dich an einen ruhigen Ort und dann fokussierst du dich einfach auf dein Herz. Du machst die Augen zu. Das Ziel ist immer, dass wir lernen, das mit geöffneten Augen uns jederzeit in einen guten Zustand bringen können, wo das Herz zur Ruhe ist. Aber du machst die Augen mal zu. Und dann machst du einfach einmal Folgendes. Du konzentrierst dich jetzt so längst dein Augenmerk auf dein Herz und dann siehst du, wie dein Herz ausatmet. Und wenn ich sage, ich mache Herzatmungsübungen und dann sage ich, atme langsam aus, atme langsam ein, das kennen bestimmt viele von euch. Aber es geht hier ja dann nicht nur um Atemtechnik, obwohl die Atemtechnik, die Atmungstechnik gut ist. Da gibt es Beweise, dass die Atmungstechnik, einfach das ruhig Atmen, dass das alleine schon den Körper in einen viel entspannteren Zustand bringt. Aber was ich gerne mache, ist, dass ich sage, ich fokussiere mich auf mein Herz, ich denke jetzt an mein Herz und während ich an mein Herz denke, atme ich sehr bewusst langsam. Und wenn ich einatme, dann sehe ich, dann stelle ich mir vor, wie mein Herz gefüllt wird, wie es größer wird, wie es voll wird von reiner, purer Liebe Gottes. Wenn du möchtest, kannst du dir flüssiges Gold vorstellen. Und ideal ist es, wenn man das Herz zur Ruhe bringen will, in etwa 6 Mal pro Minute ein- und ausatmen. Also schon langsam, schön. Und jetzt stelle ich mir vor, dass in meinem Herzen die Liebe Gottes hineingeht. Dann atme ich langsam aus und ich stelle mir es vor, wie raus aus meinem Herzen dieser ganze Stress geht, dieses ganze Chaos geht, diese ganze Angst geht, diese ganze Nervosität geht. Und das machst du mal 2 Minuten lang oder so lange, bis du merkst, dass du physisch spürbar ruhiger geworden bist. Wisst ihr, ich kenne Leute, die nicht Christen sind, die unwahrscheinlich immer nervös sind, also ganz nervös, ganz was weiß ich alles. Und die haben gelernt, über die Atmungsübungen oder über die Atemübungen, haben diese Leute gelernt, sich selbst zur Ruhe zu bringen. Einfach indem sie angefangen haben, ruhig aus- und einatmen. Man kann sich auch zum Beispiel sehr gerne vorstellen, wie der ganze Körper sich entspannt. Ich sage, okay, jetzt kommt die Entspannung hinein, vom Kopf weg geht's. Alles entspannt sich, die Augenlider werden entspannt, die Kopfmuskeln, die Gesichtsmuskeln, die werden entspannt. Die lasse ich jetzt alle fallen und die lasse ich alle in die Entspannung kommen. Die Schultern, die lasse ich mal hängen, nicht angekrampft hochgezogen. Die lasse ich mal mit Ruhe einfach hängen. So entspannen sich die Schultern. Und so kann man auch diese Übungen machen, um sich vorzubereiten auf das Meditieren, dass man ruhig geht bis hinein zu den Füßen, entspannt sich alles, Körperteil über Körperteil. Das sind auch sehr gute Übungen, wo man lernt eben, dass man das Herz zur Ruhe bringt, damit man überhaupt gut meditieren kann. Und jetzt möchte ich noch etwas ansprechen, was auch etwas ist, was mir persönlich viel hilft. Und das ist das innere Selbstgespräch. Wisst ihr, eines der hebräischen Worte für meditieren ist auch einfach etwas vor sich hermurmeln. Einfach etwas so, weißt du, ganz murmeln, leicht nicht wirklich klar aussprechen, sondern das vor sich her sagen. Und ich habe gelernt, dass das eine gute Sache ist. Aber oft ist es so, dass man ja die Möglichkeit gar nicht hat, dass man da wo alleine ist und die Sachen vor sich her murmeln kann. Aber im Herz kannst du permanent dieses Selbstgespräch führen. Und in meinem Herzen, da lebe ich mit diesem Selbstgespräch. Ich lebe damit. Wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich viel anpacken muss, einen Tag, wo ich viel wichtige Entscheidungen habe, einen Tag, wo ich Meetings habe, die mich überfordern würden, von Brazilian Kids Care zum Beispiel, die mich vom Natürlichen her befördern würden. Weißt du, was ich dann mache? Ich führe ein inneres Selbstgespräch. Ich rede einfach zu mir selbst innen, mit mir drinnen. Ich sage Folgendes, ohne Worte zu verwenden. Sage ich, ach, wie schön, dass heute ein Tag des Sieges ist. Weil heute ist ein Tag, den der Herr gemacht hat, und an jedem Tag, den der Herr gemacht hat, ist auch ein Tag des Sieges. Mach das mal. Mach das mal. Bleib ganz ruhig. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt mal 15 Minuten, 15 Sekunden in der Pause und da redest du zu dir selbst, innen drinnen. Irgendetwas Tolles sprichst du dir zu, das biblisch basiert ist, okay? Siehst du, so einfach geht das. Man führt einfach innere Selbstgespräche. Und das ist für mich ein ganz ein wichtiger Teil der Meditation, aber auch ein wichtiger Teil, das Herz zur Ruhe zu bringen. Warum? Ich spreche dem Herzen Ruhe zu. Ich spreche dem Herzen das zu, was Gott sagt. Und weißt du, und wenn ich immer wieder, das mache ich das, wenn ich unter Menschen bin und da geschieht jetzt etwas, weißt du, wo andere Leute sich Stress machen und Sorgen machen. In dieser Zeit mache ich meine eigenen Selbstgespräche, sage ich, alles ruhig, bleib doch ganz ruhig, Reinhard. Jesus hat doch alles in seiner Hand. Jesus versagt doch nicht. Niemals hat er dich verlassen, niemals hat er dich versäumt. Auch jetzt verlass dich doch Jesus nicht. Jesus ist bei mir, jetzt ist er hier bei mir. Wie toll, dass Jesus das Gespräch leitet. Ach, wie wunderschön, dass Jesus du diese Videokonferenz jetzt leitest. Ach, wie herrlich, dass deine Weisheit jetzt meine Weisheit ist. Und da freue ich mich schon richtig darauf. Und diese Selbstgespräche, die führe ich. Die führe ich tagsüber immer wieder. Ich habe in meinem eigenen Herzen ein ständiges Selbstgespräch laufen. Denke mal, wie viele von uns beten, ohne dass wir den Mund aufmachen. Warum sollen wir nicht ein inneres Selbstgespräch führen, das biblisch korrekt ist, wo wir die Wahrheiten des Wortes Gottes deklarieren. Ich glaube ja an das Deklarieren, an das Aussprechen, aber genauso sehr glaube ich auch an das innere Aussprechen, weil die geistliche Welt ist real, mein Herz erkennt diese Dinge und ergreift diese Dinge. Und da möchte ich dich einladen, dass du einfach anfängst, innere Selbstgespräche zu führen. Wie viele Menschen, die haben innere Selbstgespräche über das Sorgen machen, über die Angst, über die Zukunft, über dieses, jenes und anderes. Ja, bestimme du doch selbst mal dein inneres Selbstgespräch. Bestimme du doch mal das Selbstgespräch, das dir dabei hilft, die Verheißungen und die Siege Gottes in deinem Leben zu erleben. Also bring dein Herz zur Ruhe und führe ein permanentes inneres Selbstgespräch, basiert auf die Wahrheiten der Bibel. Danke, dass ihr hier wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.